King FM. Die Tom Kolbe Show. Hallo zur Tom Kolbe Show. Ich bin Tom Kolbe. Schön, dass Sie da sind. In dieser Woche war ich mit dem King FM Mikrofon in Franken unterwegs, denn am 1. August war der Tag des Bieres. Ich habe mich bei den fränkischen Brauern mal umgesehen und yep, sogar ein Bierdiplom erworben. Franken hat natürlich noch mehr zu bieten und im zweiten Beitrag stelle ich Ihnen Ausflugsziele vor, die gerade für den Familientrip eine schöne Sache sind. Manche von Ihnen waren sicher schon in Florida, einige vielleicht noch nicht. Im Sommer herrscht dort eine Brathitze und mein Kollege Wolfgang Kessel war dort, um davon zu berichten, wie Sie sich dort effektiv abkühlen können. Ich sage Ihnen, das wird was. Und heute gibt es in der Sendung eine Premiere. Die Formel 1 hält auch hier in der Sendung Einzug und ich war mit dem Mikrofon bei Mercedes AMG Petronas. Nico Rosberg lässt den Hungarian Grand Prix Revue passieren und außerdem erfahren Sie mehr über das Thema Synergien zwischen Formel 1 und Straßenfahrzeugentwicklung. Und zum Thema Business, ich habe mich mit Michael Heidelberger vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater getroffen und er gibt Ihnen Tipps, wie Sie sich am besten verhalten, wenn Sie einen Headhunter anruft. Das und mehr gibt es also in den kommenden zwei Stunden. Natürlich kommt auch die Musik nicht zu kurz. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. King FM, die Tom Kolbe Show. And the Gang, Let's Go Dancing. Tja, und wie schon eingangs gesagt, am 1. August war der internationale Tag des Bieres mit über 300 Brauereien, weist Franken die größte Dichte an Brauereien weltweit auf. Jeder Braumeister dort hat seine eigene geheime Rezeptur und die Zubereitung des Gerstensaftes ist eine Wissenschaft für sich. Jetzt gibt es spannende Touren, bei denen man hinter die Kulissen schauen kann. Ich habe tatsächlich dabei mein Bierdiplom gemacht. In den fränkischen Städten wird die Biertradition noch richtig gelebt. Ein Besuch in einer Brauerei ist dort quasi Pflicht. Das war es Werner Glossner vom Verein der privaten Brauereien in Bayern. Da leben sie wirklich das pralle Leben. Ja, da wird noch gefeiert, da wird noch wirklich traditionell, können sie ja ihr Bier, ihre Brotzeit machen. Sie können dort Wanderungen machen, Brauereiführungen machen oder sie können Bierkulinarien mitmachen. Das heißt, ganz gezielte Kombinationen von verschiedenen Biersorten zu passenden Essen dazu. Bei einer ganz neuen Tour geht es mit dem singenden Bierbrauergeselle Schorsch unter dem Motto Hopp und Malz, Kulmbach erhalts durch die Altstadt. Wer sich ganz intensiv und geschmackvoll mit der Bierkunst auseinandersetzen möchte, für den hat Verena Bäuerlein von Frankentourismus einen Tipp. Bad Staffelstein hat zum Beispiel 10 Brauereien und wenn man es schafft, alle Brauereien zu besuchen und dann kriegt man so einen Stempel und man muss natürlich auch das Bier dann trinken, meistens in einen Seidler, also ein Seidler ist ein halber Liter Bier und wenn man das dann alles geschafft hat, dann kriegt man sein Bierdiplom. Auch über 50 Wander- und Radwege drehen sich rund um den Gerstensaft. Sie tragen entsprechende Namen wie Fuhrmanns Trunkweg oder Bamberger Bergbierrunde. Für die Bierschmeckertour im Ort hält Anna-Maria Schülen in der Touristinformation von Bamberg den passend gefüllten Rucksack bereit. Da haben sie für Bamberg typische Bierfilzler, wie es bei uns in Mundart heißt, also Bierdeckel. Sie haben einen Bierkrug dabei und natürlich ein Booklet, das sie während der einzelnen Stationen der Bierschmeckertour begleitet. Wer noch mehr Hintergründe zum Gerstensaft studieren möchte, der erfährt alles hautnah im Bayerischen Biermuseum in Kulmbach, weiß Bierexperte Martin Stendner. Wir haben zum Beispiel bei uns den ältesten Nachweis des Bierbrauens im deutschsprachigen Raum stehen, eine 2800 Jahre alte Bieramphore und auch etwas Moderneres. Wir haben eine gläserne Brauerei integriert, wo man den Braumeister direkt über die Schulter sehen kann und selbstverständlich auch seinen köstlichen Tropfen probieren kann. Na, dann kann ich bloß sagen, Prost! Viele weitere Tipps zu Biertouren finden Sie unter www.franken-bierland.de und wenn Sie das jetzt nicht mitbekommen haben, ist kein Problem. Sie finden alle Informationen auch unter kingfm.net/franken. kingfm.net/franken. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Boys und C.E. wieder. Ob fränkisches Weinland, Fichtelgebirge, Spessart, Mainland, fränkisches Seenland oder die Felsenromantik der fränkischen Schweiz, Franken hat Alan zu bieten und auch in den fränkischen Städten finden insbesondere aktive Familien viele spannende Ausflugsziele. Die historische Altstadt Bambergs lässt sich auf vielfältige und spielerische Weise entdecken. Im Weltkulturerbe nimmt Jost Lohmann die Kinder zum Beispiel mit auf eine Schatzsuche. Wir suchen den Schatz der heiligen Kunigunde. Da kommt dann auch der Gästeführer in einem historischen Gewand. Und dann ist das so ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd. Da sind wir am Domberg bis runter zum Pfahlplätzchen unterwegs. Und klar gibt es zum Schluss natürlich auch den Schatz der Kunigunde. Da sind dann die Glückssteine zu finden. Schätze ganz anderer Art bringen Kinderaugen im Coburger Puppenmuseum zum Leuchten. Insbesondere wenn das Schokoladenmädchen oder Barbie höchstpersönlich durchs Museum führt, erzählt Jana Burkhardt. Sie stellt zum Beispiel ihre Mutter vor, das ist die Lilly. Lilly wurde in Neustadt bei Coburg geboren, ist dann in Rödental aufgewachsen und nach Amerika ausgewandert. Natürlich zeigt Barbie auch das Museum und spricht eben über Lieblingsthemen wie Mode oder die Frau in der Gesellschaft und führt den Besucher in ihre Welt ein. Während die Kinder- und Jugendfarm Würzburg zum Naturabenteuer mit vielen Pflanzen und Tieren einlädt, entführt Rothenburg ob der Tauber in den Zauber des Mittelalters. Und in Ansbach können Familien viel Spaß im Kindertheater kopfüber erleben. Vor allem im Sommer, wenn im Hof des Markgrafenmuseums gespielt wird, so Claudia Kucharski. Der Hof ist wirklich sehr zauberhaft, eignet sich dadurch hervorragend fürs Theater. Wir haben als Kulisse ein Stück Stadtmauer mit einem Wehrgang. Wir haben wirklich rund um uns viel Grünes und eine besondere Atmosphäre. Große und kleine Eisenbahnfans finden im Deutsche Bahnmuseum in Nürnberg eine wahre Erlebniswelt. Der Clou im Kinderbahnland Kibala ist freilich eine Mini-Eisenbahn, die selbst Louis Battaglia begeistert. In diese 5-Zoll-Bahn dürfen 20 Kinder einsteigen und das ist pur Erlebnis für Kinder. Sie können sich verkleiden als Lokführer, sie fahren durch einen Tunnel, es gibt mehrere Stationen, wie eine Dampflok funktioniert, wie eine Elektrolok funktioniert. Es ist wichtig, dass die Kinder reinkommen und sie sind ganz in einem anderen Welt. Noch mehr Tipps und Infos für den Familienspaß finden Sie unter die-fränkischen-städte.de und wenn Sie sich das jetzt nicht merken konnten, kein Problem. Auch das finden Sie natürlich bei uns auf der Homepage. kingfm.net/frankenland. You made me love you out of feeling. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Now, and anew. Topaz und The New Millennium, der Suffer Remix. 30 Grad, brennende Sonne, gleißende Hitze. In Florida ist das ganz normal. Deshalb müssen sich die Städte dort etwas einfallen lassen, um Einwohner und Urlauber kühl zu halten. Die coolsten Ideen zum Abkühlen gibt es in der Spaßmetropole Orlando, mitten in Zentralflorida. Dort hat man eiskalt die Antarktis nachgebaut. Die Amis mal wieder. Naja, und nicht nur das, weiß mein Kollege Wolfgang Kessel. Der war nicht nur starr vor Kälte, sondern auch baff vor Staunen. Eisschollen, Gletscher und klirrende Kälte. Die Nachbildung der Antarktis von SeaWorld Orlando gilt als kälteste Themenparkattraktion der Welt, so Sales-Direktorin Lisha Duarte. In Antarktika im Reich der Pinguine herrschen Temperaturen um 0 Grad und es gibt rundum Eis. In unserer Antarktis leben auch echte Pinguine und es gibt natürlich Schnee. Eine ganze Schneelandschaft ist Disneys Blizzard Beach. Der Wasserpark sieht aus wie ein verschneites Alpendorf, erklärt General Manager Gene Gallagher. You can see the snow-capped rooftops of the Alpine Village. Man sieht schneebedeckte Dächer. Da es sich um einen Skiort in den Alpen handelt, kann man in den Geschäften auch Skier kaufen, Skischuhe und alles, was man so braucht, wenn Schnee liegt. Schnee in Florida? Für die Zauberschüler im Themenbereich The Wizarding World of Harry Potter kein Problem, meint Dennis Quinn vom Universal Orlando Resort. If you go into the classroom for the dark arts, im Klassenzimmer für dunkle Künste zaubert einer der Schüler Schnee. Im Schloss Hogwarts ist es zwar sowieso schon kühl, aber wenn es dort schneit, wird es noch kälter. Am Abend treffen sich coole Nachtschwärmer in der Eisbar Orlando von Pat Turner. We're the first ice bar. Wir sind die erste und größte Eisbar der Welt. Die Theke ist eine 50 Tonnen schwere Eisskulptur. Alles ist hier aus Eis. Wände, Möbel, Skulpturen und sogar die Gläser. Und da in Florida ganzjährig die Sonne scheint, gibt es auch im Winter Schneebedarf. Im Stadtteil Celebration schneit es dann viermal am Tag, verrät Danielle Courtney von Visit Orlando. Man trifft sich zu den Schneefallzeiten in der Stadt. Die Augen glänzen, wenn die Leute hinaufschauen und sehen, wie der Schnee herunterrieselt. Man fühlt sich wie in einem Winterwunderland mitten in Florida. The middle and around again. I'm gonna be there. King FM, die Tom Kolbe Show. hands on. Michael Jackson und der Thriller-Megamix. Nachhaltiger Genuss. Und nachhaltigen Genuss gibt es auch jetzt. Nachhaltiger Genuss und maritimes Flair. Die zweite Auflage des Groninger Grachtenfestivals erwartet uns. Am Wochenende, ganz genau gesagt, am Wochenende vom 12. bis 14. September 2014 findet zum zweiten Mal das Grachtenfestival auf und an den Groninger Grachten statt. Die Besucher erwartet ein buntes Rahmenprogramm. Bereits am Freitagvormittag wird es eine historische Bootsfahrt geben, vorbei an alten Schleusen und Schiffen, für die man vor Ort Karten erwerben kann. An den Grachten entlang sind kleine Bühnen aufgebaut, auf denen Jazz-Sessions gespielt werden. Coole Sache, kann ich Ihnen schon mal verraten. Der Samstag steht im Zeichen der regionalen Spezialitäten und der Nachhaltigkeit. Zwischen 10 und 16 Uhr können Besucher über einen Markt schlendern, auf dem nachhaltige Produkte und Lebensmittel angeboten werden. Beim Open Flair Contest zeigen Barkeeper ihr Können rund ums Showmixen. Den krönenden Abschluss des Festivals bildet die Grachtenparade am Sonntag mit Straßenfest, Musik und Unterhaltung entlang der Kanäle. Wie gesagt, am Wochenende vom 12. bis 14. September 2014. Mehr Informationen und übrigens auch die vollständige Programmübersicht gibt es unter www.kingfm.net/grachten. Gleich Formel 1, Nico Rosberg mit einem Statement zu seinem nicht so besonders guten Abschneiden in dieser Woche beim Hungarian Grand Prix. Aber erstmal ein bisschen Musik. Dance the Pain Away, Benny Benassi featuring John Legend. I'll take my time and let the tears fall down from my face. Wash the pain away. We're all speeding, lost in this race, but my heart's in a hearse. Can we put it in reverse, babe? 'Cause I can't even feel the drum and bass. It's drowned out by the beat my heart makes. Dance the pain away. Oh, dance the pain away. How can you dance the pain away? I'm changing the station, 'cause I can't smile like everyone else. I can't even feel the drum and bass. It's drowned out by the beat my heart makes. I hear that song, but something's wrong. Can you dance the pain away? Oh, dance the pain away. I'll gain this tonight. I'll gain this tonight. But I'm not afraid to Houston und I Wanna Dance With Somebody. Und damit sind wir auch schon mittendrin in der zweiten Sendestunde der Tom Kolbe Show. Ich bin der Tom. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wir starten in der zweiten Stunde mit der Formel 1. Gleich Nico Rosberg von Mercedes AMG Petronas zu seinem nicht so gelungenen Rennen beim Hungarian Grand Prix. Und wenn wir schon bei den Boliden von Mercedes AMG Petronas sind, interessiert Sie sicher auch der Beitrag zum Thema Synergien zwischen Formel 1 und der Entwicklung von PKWs bei Mercedes-Benz. Dazu Lewis Hamilton von AMG Petronas, Professor Dr. Thomas Weber, Vorstand Forschung und Entwicklung Mercedes-Benz und noch einmal Nico Rosberg von AMG Petronas am King-FM-Mikrofon. Und zum Thema Business habe ich auch noch etwas für Sie heute. Michael Heidelberger vom Bundesvorstand Deutscher Unternehmensberater gibt Ihnen Tipps, wie Sie sich am besten verhalten, wenn Sie ein Headhunter anruft. Eines kann ich Ihnen schon mal jetzt verraten. Wenn Ihnen das passiert, dann haben Sie auf jeden Fall bisher alles richtig gemacht. Aber dazu nachher mehr. Hier ist Scholler Ammer. Need somebody. King FM, die Tom Kolbe Show. Mojo und Lady, Hear Me Tonight. Ja, zum Thema Formel 1. Wir sahen beim großen Preis von Ungarn in dieser Woche drei jubelnde Gewinner, ist klar. Aber um es mal diplomatisch auszudrücken, eigentlich hatten sich nicht alle die Reihenfolge auf dem Treppchen so vorgestellt. Ein gerechtes Rennen sieht dann wohl doch eher anders aus. Sebastian Vettel und Nico Rosberg waren sicher nicht so begeistert, dass nicht sie, sondern ihre Teamkollegen Daniel Ricciardo und Lewis Hamilton mit einem Erfolg in die Sommerpause gingen. Nico Rosberg vom Team Mercedes AMG Petronas dazu. Ja, es war halt ein mega kompliziertes Rennen heute. Schade, eine Safety Car. Das hat mir voll im falschen Moment irgendwie. Also der Moment war eigentlich gar nicht falsch, nur es kam halt falsch raus, sodass ich dann dahinter hing, hinter Safety Car und Medical Car. Und da waren wir so langsam unterwegs, dass alle, die dann vorher schon stoppen konnten, natürlich dann vor mir waren danach. Ja? Und das war das größte Problem. Dadurch habe ich keine Ahnung, wie viele Plätze verloren. Dann habe ich noch ein Bremsproblem gehabt, überhitzende Bremsen. Das hat mir dann auch nochmal einen Platz oder zwei gekostet. Und ab dann war es halt, ja, wir mussten irgendwas machen, Strategie probiert und es war dann im Nachhinein die falsche. Aber das konnte man in dem Moment nicht wissen. Und mein Teamkollege hat mich auch nicht vorbeigelassen. Das müssen wir halt intern jetzt nochmal diskutieren. Ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Ist klar, dass das dass er das nicht respektiert hat. Und das müssen wir jetzt natürlich diskutieren und schauen, wie wir dann weitermachen. Und ansonsten, ja, am meisten ärgert mich die letzte Runde, weil das war eine kleine Chance und da haben 30 cm gefehlt da außen. Und was er gemacht hat, ist okay, das ist Rennsport. Der innen ist, das ist seine Kurve. Und das ärgert mich, dass ich da nicht vorbeigekommen bin. Aber nächstes Mal. Trotzdem, immer noch WM-Führung, jetzt gibt's Sommerpause. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht, schönes Rennen und bis bald. Nico Rosberg von Mercedes AMG Petronas und gleich mehr zum Thema Synergie zwischen Formel 1 und Pkw-Bau. Die Tom Kolbe Show. We'll be right back. Jacksons und Can You Feel It? Und Can You Feel It kann man eigentlich auch beim nächsten Thema sagen. Synergien zwischen Formel 1 und PKW-Entwicklung. Effizient, zuverlässig, schnell. Der Mercedes AMG Petronas F1 W05 Hybrid. Dominant und eindrucksvoll unterwegs dank technischer Perfektion. Dazu Lewis Hamilton von Mercedes AMG Petronas. The hybrid engine just has more power. Der Hybridmotor hat einfach mehr Power. Er ist nun viel kleiner, denn wir sind auf den V6 umgestiegen. Aber mit dem Turbo und dem Hybrid-Gas-Paket ist der Motor richtig stark. Das kann man nur nachvollziehen, wenn man ihn selbst fährt. Neue Technologie, neue Power-Unit, neuer Silberpfeil. Der Erfolg liegt in der Eigenentwicklung. Dies gilt für die Hybrid-Komponenten und den Turbolader. Denn Energieeffizienz steht ganz oben auf der Agenda. Professor Dr. Thomas Weber, Vorstand Forschung und Entwicklung von Mercedes-Benz. Wir haben hier die Effizienz um über 30% gesteigert. Das zeigt, welche Potenziale in neuen Motoren in Verbindung mit Hybrid-Systemen heute möglich sind. Den Grundstein legt das KERS-Hybrid-System. Lewis Hamilton, Ungarn 2009, der erste Hybrid-Sieg der Formel 1. Motor und KERS hergestellt von den High-Performance-Experten in Brixworth. Und diese Technik fand ihren Weg zurück auf die Straße. Der neue S500 Plug-in-Hybrid profitiert direkt von den Erfahrungen aus dem Rennsport. Die Anforderungen in Luxusklasse und Motorsport unterscheiden sich nur auf den ersten Blick, Dr. Thomas Weber. Es geht um maximale Energierückgewinnung mit perfekter Fahrbarkeit und Zuverlässigkeit. Es gibt eine intensive Kooperation zwischen unserer Forschung und der Entwicklung in Sindelfingen bzw. unter Türkheim und bei HPP in Brixworth in England. Der PU106A Hybrid ist der fortschrittlichste Rennmotor aller Zeiten bisher. Er nutzt Abgase und Bewegungsenergie, die sonst verloren gingen. Stattdessen werden damit 160 PS Systemleistung erzeugt und die Verbrauchseffizienz revolutionär verbessert. Dies ist das Ergebnis intensiven Teamworks zwischen Serien- und Rennsportentwicklung. Die Ingenieure teilen Ideen und Lösungen. Eine der fortschrittlichsten Technologien fand sich so im schnellsten Serien-Elektrofahrzeug wieder. Der SLS AMG Coupé Electric Drive hat den Nordschleifenrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt, dank einer Batterielösung zusammen entwickelt von den Formel-1-Experten in Brixworth und den Performance-Spezialisten bei AMG. Erfahrungen aus einem komplexen Energiemanagement flossen direkt zurück in die Formel 1 und den PU106A Hybridantrieb. Dazu Professor Dr. Thomas Weber. Die Formel 1 ist das anspruchsvollste Testlabor der Welt. Wir treten die Rennen mit brandneuen Technologien unter Extrembedingungen an, die man so vorher noch gar nicht gesehen hat. Hier handelt es sich um echte Hightech-Innovationen und um Neuland. Das ist genau die Stärke, die uns bei Mercedes-Benz ausmacht. Der Energiespeicher, speziell entwickelte Lithium-Ionen-Technologie, ist für schnelles Auf- und Entladen während 5 Rennwochenenden oder für über 3000 Kilometer entworfen. Keine normale Batterie hält sowas aus, das wissen wir. Das Gesamtpaket bei Mercedes-AMG Petronas stimmt einfach. Das sagte Nico Rosberg von Mercedes-AMG Petronas. Die Formel 1 zeigt in diesem Jahr, dass sie eine ganz große Inspiration für zukünftige Straßenautos sein kann. Wir sind sehr effizient im Spritverbrauch, fahren voll auf Hybridenergie, haben einen sehr kleinen Turbomotor und all das ist die richtige Technologie für die Straßenautos von morgen. Der Sport geht damit in die richtige Richtung. Vielen Dank an die Rennsport- und Entwicklungsexperten. Beim Hersteller des ersten Automobils wird das Auto ständig neu erfunden auf der Straße und in der Formel 1. Und das mit durchaus sehr großem sichtbaren Erfolg. Soweit zum Thema Formel 1 hier in der heutigen Sendung. Nächste Woche gibt es dazu natürlich wieder mehr. Hier sind Mando Diao on the Dance with Somebody. Yes. King FM, die Tom Kolbe Show. We'll be right back. Fire und Boogie Wonderland. Vielleicht ging es Ihnen ja auch schon mal so. Ihr Telefon klingelt und ein sogenannter Headhunter oder zu gut Deutsch Personalberater ist dran und will Sie für einen Job gewinnen. Wenn das passiert, haben Sie schon mal alles richtig gemacht, denn dann sind Sie tatsächlich äußerst gefragt. Wenn Sie zum ersten Mal von einem Headhunter angerufen werden, dann gibt es jetzt ein paar Tipps für Sie, wie Sie sich richtig verhalten. Ich war mit dem King FM Mikrofon bei Michael Heidelberger vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Jetzt ruft so ein Personalberater zum ersten Mal an. Man hat vieles richtig gemacht, aber wie läuft so ein Telefonat eigentlich ab? Wir erreichen den Kandidaten am Arbeitsplatz. Das heißt, wir haben hier nur kurze Zeit auch rechtlich abgesichert, wo wir jemand ansprechen können, ob er Interesse hat. Ein Personalberater wird sich kurz vorstellen, wird sagen, um was es geht, wird ein paar Informationen geben zur Aufgabe, generell abfragen, ob der Kandidat wechselwillig ist und dann zumeist einen Abendtermin auf privater Basis vereinbaren, um dort in Ruhe das Projekt zu besprechen. Wie soll sich jemand, der relativ unerfahren ist mit solchen Anrufen, wie soll er sich verhalten, wenn er so einen Anruf bekommt? Zuerst mal sich nicht vor lauter Freude überschlagen, sondern ruhig bleiben, sachlich bleiben und anhören, was will denn mein Gegenüber überhaupt? Und dann vielleicht aber auch erste gezielte Fragen stellen und dort auch einfach sachlich bleiben, um schnell Informationen zu bekommen und beurteilen zu können, ist es für mich interessant. Gezielt nachfragen, was den Job auszeichnet, ist ja erlaubt. Was ist aber verpönt? Ja, man sollte nicht unbedingt gleich im ersten Gespräch anfangen, was ist denn gehaltlich drin, wenn ich wechsle? Oder es gibt manche, die fragen dann gleich nach dem Urlaub oder nach dem Dienstwagen. Also das sind sicherlich Fragen, die stellt man am Ende und nicht gleich am Anfang. Wie sieht es eigentlich aus mit den persönlichen Daten des Kandidaten, den so ein Headhunter oder Personalberater anruft? Wie wird damit umgegangen? Wir haben uns selbst verpflichtet, bestimmte Prozesse einzuhalten, in denen das Thema Datenschutz, Seriosität ganz oben steht. Und darauf kann ich mich als Kandidat, aber auch unsere Auftraggeber als Klienten können sich darauf berufen. Und diese Grundsätze ordnungsgemäßer und professioneller Personalberatung sind auch beim BDU abrufbar. Wer jetzt in Ruhe nachlesen will, was den Lebenslaufsammler vom seriösen Personalberater unterscheidet, findet weitere Infos unter www.personalberatung.bdu.de oder unter kingfm.net/personal. One more time. Need, yeah.

Das war's dann auch schon wieder in dieser Woche mit der Tom Kolbe Show hier bei King FM. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören und vielleicht war ja auch das ein oder andere Interessante für Sie dabei. Wenn Sie ein Anliegen haben oder wenn Sie mir eine Meinung zur Sendung schreiben möchten, Sie erreichen mich per E-Mail an tom@kingfm.net, tom@kingfm.net oder per Twitter, twitter.com/tomkolbe. Dort finden Sie mich ganz persönlich. Tja, und was bleibt mir außer Ihnen? Ein schönes Restwochenende zu wünschen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Selbe Stelle. Selbe Welle. Ja, ja, Sie kennen den Spruch. Wieder hier bei King FM. Und bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss, Ihr Tom. I can't wait. Saturday, Saturday, celebrate, Saturday, celebrate, Saturday, yeah, Saturday, celebrate, I can't wait, Saturday, getting down, getting down on Saturday, get down, get down, Saturday, whoop, I can wait, Saturday, weekend's over, whoa, whoa, my friend, yeah, yeah, oh, photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed, thinking those who once existed must be dead? Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones.